Damit wissen wir zumindest, was ein Elektron nicht ist. Nämlich eine solide Billardkugel aus Stoff. Wäre es ein Stoffklümpchen, könnte es niemals als Welle auftreten. Das gleiche gilt für Neutronen, Protonen, Quarks und all die anderen Elementarteilchen, die angeblich die Grundbausteine des Universums darstellen. Und was lässt nun das Elektron mal Teilchen und mal Welle sein? Deine Beobachtung und die Art deiner Beobachtung und Messung, das ist das Entscheidende. Aber was um Himmels Willen bedeutet all das? Fragen wir erst einmal Niels Bohr, der von vielen als der Vater der Quantentheorie angesehen wird. Er war auch ein sehr gütiger und mutiger Mann, der sich während des Zweiten Weltkriegs bei der Besetzung Dänemarks durch die Nazis weigerte, das Land zu verlassen, weil sein physikalisches Institut Juden als Fluchtweg diente. Die Vorstellung, dass die Welt aus in Raum und Zeit lokalisierten Teilchen besteht, muss nach Bohr durch das Bild einer Welt ergänzt werden, die aus in Raum und Zeit ausgebreiteten und interagierenden Feldern oder Wellen besteht. Die beiden Bilder sind komplementär, wie Bohr es nannte. Beide sind notwendig für eine vollständige Beschreibung der Materie. In einem bestimmten Augenblick jedoch kann immer nur eines der beiden Bilder realisiert sein. Niels Bohr erkannte, dass Physiker ihre Wissenschaft in einen größeren, auch Sinnfragen einbeziehenden Zusammenhang stellen müssen. Er sah für sein Komplementaritätsprinzip einen viel größeren Geltungsbereich als bloß die Quantentheorie. Für ihn war das daoistische Yin-Yang-Symbol der geeignete Ausdruck für die Komplementarität in allen Dingen des Lebens. Als er für seine physikalische Arbeit und seine Tapferkeit im Zweiten Weltkrieg geadelt wurde, nahm er dieses Symbol in sein neues Familienwappen auf. Er sah sein eigenes Leben unter dem Prinzip der Komplementarität stehen, was sich besonders schön in einem Gespräch zeigt, das er mit dem Psychologen Jerome Bruner führte. Bohr erzählte mir, schreibt Bruner, dass ihm die ganze psychologische Tiefe des Komplementaritätsprinzips aufgegangen sei, als eines seiner Kinder etwas Unentschuldbares tat, wofür ihm keine angemessene Strafe einfiel. Er sagte zu mir, »Sie können jemanden nicht gleichzeitig mit den Augen der Liebe und den Augen der Gerechtigkeit sehen. Liebe und Gerechtigkeit sind für Bohr komplementär.« Bohr glaubte, dass das Komplementaritätsprinzip auch im Bereich des Bewusstseins gilt. Er schrieb, »Der Umstand, dass die Einheit der Person trotz des stetig weiterfließenden assoziativen Denkens gewahrt bleibt, entspricht der Beziehung zwischen der Wellenbeschreibung der Bewegung materieller Teilchen und ihrer unzerstörbaren Individualität. Der endlose Strom unserer Gedanken ist also unserem Ich-Gefühl komplementär. Und wenn du dich an ein festgelegtes Ich-Bild klammerst, verknöchert auch dein Denken zu Gewohnheitsmustern, die sich endlos wiederholen. Das ist die Grundlage des Kokon. Zurück zu den Elektronen. Nach 50 Jahren besteht immer noch keine Einmütigkeit darüber, wie der Welle-Teilchen-Dualismus zu deuten ist. Es sind zwar etliche Deutungen vorgeschlagen worden, aber keine ist wirklich zufriedenstellend. Etwa diese. Wir wissen nicht, was da passiert, also lassen wir das Problem am besten einfach auf sich beruhen. Die meisten Physiker und bestimmte andere Wissenschaftler nehmen diese Haltung ein. Natürlich ist es für einen wirklich forschenden Geist schlicht und einfach Drückebergerei. Eine zweite und sehr bekannt gewordene Deutung stammt von dem Physik-Nobelpreisträger Eugene Wigner und besagt, was das Elektron vom Wellenzustand in den Teilchenzustand übergehen lässt, ist das Bewusstsein des Beobachters. Allerdings haben Wigner und andere, die seine Ansicht teilen, kaum eine Vorstellung davon, was sie mit Bewusstsein eigentlich meinen. Ähnlich Descartes sind sie der Auffassung, dass der Geist einer ganz anderen Sphäre angehört als die materielle Welt. Wie das Bewusstsein hier auftaucht, um das Welle-Teilchen-Problem zu lösen, bleibt völlig schleierhaft. Geist und Materie bleiben vollkommen getrennt. Und so erklärt diese Erklärung eigentlich gar nicht, warum und wie sie denn nun ineinander greifen. Jeder Physiker, der den Geist aus der Natur heraushalten möchte, wird Wigners Deutung natürlich rundweg ablehnen. Aber sie bleibt auch für den unbefriedigend, der nach einer Einsicht, einer Geschichte sucht, die die Kluft zwischen Körper und Geist schließt. Das wichtigste Konkurrenzmodell zu Wigners Geschichte ist die sogenannte Vielweltendeutung, wie sie von New Bryce und Everett DeWitt vorgeschlagen wurde. Auch diese Geschichte hat sich eine große Gruppe von Physikern zu eigen gemacht, weil sie auf den ersten Blick ohne Geist auszukommen scheint. Sie besagt, dass alle nur denkbaren und möglichen Welten jetzt existieren, parallel. Das heißt, dass auch du eben jetzt eigentlich in unzähligen Welten existierst. Und dasselbe gilt für mich und jeden und alles. In jeder dieser Welten ist unser Leben minimal oder erheblich oder vollkommen anders. Aber alles, was überhaupt passieren kann, passiert eben jetzt. Das ist natürlich Stoff für Science-Fiction-Geschichten. Aber eines ist hier übersehen worden. Die Frage nämlich, weshalb du oder irgendwer nur diese eine Welt erfährt, die er erfährt. Die Antwort kann wohl nur lauten, weil dein Bewusstsein sie erfährt. Bewusstsein ist das, was eine der unzählig vielen möglichen Welten wirklich werden lässt.